Szene 5. Sieh dir zuerst die Bilder an. Du hast dafür 6 Sekunden Zeit. Hast du den Aufsatz gemacht? Na klar, mein schönstes Ferienerlebnis. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und wo ist er? Ich kann mein Heft nicht finden. Ich glaube, ich habe es vergessen. Pech gehabt. Hoffentlich nimmt sie mich nicht dran. Ich kann mich ja melden. Dann ruft sie dich bestimmt nicht auf. Mal sehen.